deutsches Märchen. Die Traumfänger. Es war einmal, dass in unserer Welt eine Gruppe magischer Wesen, die als Traumfänger bekannt waren, lebten. Wie? Kennst du das? Dass du einen fantastischen Traum hast, in dem deine geheimsten Wünsche wahr werden. Aber wenn du aufwachst, kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Nun, das ist die Arbeit eines Traumfängers. Schau, da ist gerade einer in Aktion. Oh je, Ariana ist so hübsch. Ich glaube nicht, dass sie mich beachtet. Ah, sie ist so schön. Hallo, Timmy. Du bist so süß. Hier, das ist für dich. Was für ein süßer Traum, kleiner Kumpel. Mach dir keine Sorgen. Ich werde das für dich aufbewahren, gut und sicher. Ja, das ist ihre Arbeit. Sie geben deine Träume in eine Flasche auf. Das soll auf dem bösen Markt uns davon abhalten, in diese Träume einzudringen und sie in schreckliche Albträume zu verwandeln. Jahre vergingen und die Traumfänger arbeiteten im Dunkeln der Nacht und schützten die Träume der Menschen. Bis dann eines Nachts der böse Magnus wieder auftauchte. Ich liebe diesen Albtraum ganz besonders. Das macht so viel Spaß. Ist schon okay, Kleiner. Alles wird gut. Wir haben ein Problem. Lasst uns heute Abend alle im Hauptquartier darüber beraten. So, später in dieser Nacht trafen sich die Traumfänger in ihrem Versteck, um sich zu besprechen, wie Magnus davon abgehalten werden kann, Unheil anzurichten. Sie diskutierten und stritten die ganze Nacht, um den richtigen Weg zu finden, Magnus zu besiegen. Wir müssen Magnus unbedingt aufhalten. Es muss einen Weg geben. Mendel hat recht. Wir brauchen Lösungen, und zwar jetzt. Jede Nacht, in der Magnus da draußen ist, leiden Tausende von Kindern. Die Debatte ging weiter und weiter und weiter. Oh, schau, diese Person da. Das ist Sonja, eines der mächtigsten magischen Wesen im Universum. Wenn jemand den Schneid und die Macht hat, einen Plan zu entwickeln, um Magnus zu besiegen, ist sie es. Lasst uns jetzt abstimmen. Plötzlich umgab alle ein riesiger Schatten und dunkle Winde wehten durch den Raum. Sie hörten einen lauten Schrei und dann herrschte Stille. Der Schattensturm hatte sich gelegt und Sonja war verschwunden. Ah! Oh nein! Sonja! Sie ist weg! Magnus hat sie entführt. Was tun wir jetzt? Die Traumfänger waren wirklich verstört von dem, was passiert war und versuchten, einen Weg zu finden, um Sonja zu retten. Mendel benutzte sein magisches Feuer, um alle Spuren von Sonja zu finden, die noch da waren. Aber es war alles vergebens. In der Zwischenzeit hatte Magnus Sonja in sein Versteck gebracht und sie in einen Raum gefangen. Du kannst mich nicht für immer einsperren. Eines Tages werden meine Traumfänger kommen und werden dich besiegen. Nicht, wenn ich sie zuerst einfange. Ich werde bald alle Träume übernehmen und sie werden mir gehören, damit ich mit ihnen spielen kann. Während der böse Magnus wie ein Verrückter lachte, dachte sich Sonja einen brillanten Plan aus, um ihn zu besiegen. Sonja schloss die Augen und sandte eine Botschaft in Form eines magischen Vogels in die Luft. Ich hoffe, das kommt rechtzeitig an, bevor es zu spät ist. Der magische Vogel flog durch den Nachthimmel in das Haus eines Mannes, der schlief und drang in dessen Traum ein. Es war niemand anders als unser kleiner Junge Timmy, den wir früher schon gesehen haben. Ja, er ist jetzt erwachsen. Mit Bart und so. Oh, endlich kann ich mir Netflix anschauen, um mich entspannen. Timmy! Wer? Wer bist du? Ich habe nicht viel Zeit. Ich heiße Sonja. Ich bin, wie du es nennst, eine Traumfängerin. und wurde von einem bösen Monster gefangen genommen. Du musst zum Wasserfall im Westen gehen und durch das Wasser gehen. Auf der anderen Seite findest du meine Gefährten. Geh zu Mendel und sag ihm, dass du der Auserwählte bist. Wow, was war das? Seltsam. Was? Das ist das Ding, das ich in meinem Traum gesehen habe. Plötzlich begann der Traumfänger sich zu bewegen, genau wie im Traum. Das kann nicht sein. Ich muss zu den Traumfängern gleich. Und so machte sich Timmy auf den Weg zum Wasserfall und ging wie angewiesen hindurch und geradewegs auf Mendel zu. Ah, Timmy, wie bist du hierher gekommen? Ich hatte einen Traum und diese Dame, Sonja? Ja, sie sagte mir, ich sei auserwählt. Ja, warte mal, warum erzähle ich dir das alles, wenn du es bereits weißt? Du wurdest für eine sehr wichtige Aufgabe ausgewählt. Das böse Monster Magnus hat unsere Anführerin Sonja gefangen genommen und wir müssen sie retten und Magnus davon abhalten, allen nur noch Albträume zu geben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber warum ich? Was macht mich so besonders? Deine Träume, Timmy, sie sagen viel über einen Menschen und sein Herz. Und du hast eine gute und bescheidene Seele. Deswegen haben wir dich ausgewählt. Aber warum kannst du das nicht? Mit seinem magischen Stab kann Magnus Traumfänger sofort in den Schlaf versetzen. Nur der Auserwählte kann ihn besiegen. Hier, nimm das. Das ist ein spezielles Amulett, das als Spinnerak bekannt ist. Behalte es bei dir und es schützt dich vor Magnus Angriffen und hilft dir, ihn zu besiegen. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, Spinnerak, greif an! In diesem Moment loderte Mendels magisches Feuer vor beide Augen auf. Was ist das? Das ist Magnus. Er ist wieder unterwegs. Während ich nach Sonja suchte, habe ich einen Zauber gesprochen, um Magnus zu verfolgen, damit wir sehen, wenn er auftaucht. Sieht so aus, als würde er einen von uns angreifen. Es ist Alaro. Lass uns gehen. Mendel schnippte mit den Fingern und er und Timmy erschienen vor Magnus. Oh, schau mal, wer da ist. Es ist Mendel. Ich wollte gerade einen fangen, aber jetzt bekomme ich zwei Traumfänger. Das Glück liebt mich wirklich, nicht wahr? Timmy! Schlaf! Und im Nu fielen Mendel und Alaro zu Boden. Hallo, Timmy. Oh, was haben wir denn da? Keinen Schritt weiter, du. Ich warne dich. Was willst du mir denn tun? Mir wehtun mit diesem kleinen Schmuckstück? Oh nein, was war der Zauber? Spinnerak, Attacke! Oh nein! Oh, das tut so weh! Oh nein! Oh, Spinnerak, hilf mir! Diesmal kriege ich dich! Hä? Oh! Glaubst du, du kannst mich angreifen? Das war's! Spinnerak, greif an! Was ist los? Nein! Alle Kräfte wurden aus Magnus aus und in den Stab eingesaugt. Dies machte ihn gebrechlich und schwach und er ging zu Boden. Aber wie? Ich bin der Auserwählte. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen dieser Welt vor bösen Kreaturen wie dir verschont bleiben. Die Traumfänger kamen zu Bewusstsein und sahen Timmy an, der da stand und an dessen Seite Magnus' Zauberstab schwebte. Magnus wurde gefangen genommen und im DC-Hauptquartier gefangen gehalten. Und Sonja saß wieder gesund und munter auf ihrem Thron. Timmy, ich wusste, dass ich das Richtige tat, indem ich dich auswählte. Du hast uns alle und auch die kleinen Kinder gerettet. Ich habe hier etwas für dich. Das ist deine ganz persönliche Uniform, wenn du sie annimmst. Heißt das denn... Ja. Ich werde ein... Ja. Unterbrechen denn alle Traumfänger jeden Satz? Ja. Ja. Und so wurde Timothy Turner das erste menschliche Mitglied der Traumfänger, die ihre magischen Kräfte in den Träumen kleiner Kinder einsetzen, ihnen halfen, jeden Abend schöne Träume zu haben und sie vor bösen Monstern wie Magnus zu beschützen.